SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Ich schlief lange bis zum Morgen. Als ich aufwachte, sagte Mutter, ich muss gleich in die Schule. Butterbrote und etwas zu trinken findest du in der Speisekammer. Pass gut auf dich auf. Wo ist Halina? Im Krankenhaus. Wann kommt sie zurück? Wir hoffen, dass sie wieder gesund wird. Erst als sie gegangen und ich allein zu Hause war, sah ich wieder, wie Halina auf den Boden fiel und mir wurde schwindelig. Ich ging in den Hof, er war still und lag in gedämpftem Morgenlicht. Ich trat an den Zaun, der uns von den bärtigen Juden trennt. Einer der Alten kam zu mir und fragte mich, wie es mir gehe. Ich erzählte ihm, dass Halinas Verlobter sie am Tag zuvor verletzt habe und sie nun im Krankenhaus liege. »Und wer passt jetzt auf dich auf?« fragte er besorgt. »Ich bin allein, aber ich habe keine Angst.« Der alte Mann lächelte und sagte, »Gott behüte dich.« Mit seinem Blick umarmte er mich, und für einen Moment dachte ich, dass er nicht nur weiß, was sich gestern hier ereignet hat, sondern alles weiß, was uns widerfahren ist, seit Vater das Haus verlassen hat und wir hierher gekommen sind. Ich wollte in die Synagoge hineingehen und für Halina beten, aber ich traute mich nicht. Stattdessen schloss ich das Haus ab und ging auf die Straße. Ich wollte zum Krankenhaus. Bei einem meiner Spaziergänge mit Halina außerhalb der Stadt hatte sie auf ein niedriges Gebäude gezeigt und gesagt, dies sei das öffentliche Krankenhaus. Das Gebäude war mir nicht geheuer, es ähnelte dem Waisenhaus. Der Hof war verwahrlost und ein paar Pferde standen vor armselige Wagen geschirrt herum, als wollten sie nicht mehr leben. Ich kannte die Hauptstraße und einige der Nebenstraßen. Stundenlang war ich mit Halina hier spazieren gegangen. Jetzt verschwanden die Trottoirs unter dem Laub und ich stapfte durch die Blätter. Ich ging an der Wirtschaft vorbei und dachte an Vater. Ich sehe ihn jetzt öfters im Traum. Sein Schweigen ist dort noch greifbarer. Schwarze Flammen schlagen aus seinen Augen. Er presst die Lippen zusammen. Einmal habe ich ihn im Traum gefragt, warum er nicht rede. Er hat mich mit seinen schwarzen Augen angeschaut und gesagt, so ist das eben. Diesen Satz sagte er oft. Das Tor und das Hauptportal des Krankenhauses standen offen. Ich konnte einfach so hineingehen. Der Flur war leer, ebenso der Flur, der von ihm abging. Am Ende der Flure gab es Treppen. Die stieg ich hinauf. »Wen suchst du?« fragte mich ein Mann in einem gelben Arbeitsanzug. »Ich suche Halina«, antwortete ich sofort. »Geh zum Schalter«, sagte er und wandte sich ab. Der Schalter war, wie ich bald merkte, gar nicht weit. Und der Mann dahinter fragte mich, »Wer bist denn du, mein Junge?« Ich antwortete ihm. »Halina ist zweimal operiert worden und man muss beten, dass sie wieder gesund wird. Wann kann ich sie sehen?« »Wenn Gott ihre Augen wieder aufmacht.« Es war 11 Uhr, aber ich hatte es nicht eilig, nach Hause zu kommen. Die Fragen und Antworten des Mannes fand ich rätselhaft, aber nicht ohne Hoffnung, vielleicht weil er Gott erwähnte. Ich ließ das Krankenhaus hinter mir und erinnerte mich, was Halina mir darüber erzählt hatte. Am Haus der Prinzessin Josephine blieb ich stehen. Es war von einem großen Park umgeben, ein hohes Eisentor verstellte den Blick auf das Gebäude. Halina hatte viel von der Prinzessin gesprochen, die zum engeren Königshaus gehörte und nun allein wohnte. Bei jedem Schritt höre ich Halina, sogar unter den Bäumen vor dem Postamt. Beim Postamt hatte sie mir einmal gesagt, »Von hier gehen nur Briefe hinaus in die Welt, keine Menschen. Die Menschen sitzen hier für ihr ganzes Leben fest.« In der kleinen Kapelle, nicht weit von der Post, sah ich eine Frau, die zum Gebet niederkniete. Und einen Moment sagte ich mir, auch ich knie mich hin und bete, dass Halina gesund wird. Doch die Schlange vor der Kapelle war lang, und die Wartenden sahen nicht gerade angenehm aus. Erst um 1 Uhr kam ich nach Hause. Die Butterbrote, die Mutter mir geschmiert hatte, rührte ich nicht an. Das leere Haus war wie ein Körper ohne Seele. Halina hatte mir beigebracht, dass die Seele mitten in der Brust wohnt und dass man sie nicht sieht, weil sie ein Geist ist. Wenn jemand stirbt, steigt seine Seele auf und verbindet sich mit Jesus. Man darf sich vor dem Tod nicht fürchten, denn er ist nicht dunkel, sondern Licht. Das hatte Halina mir beigebracht. Mutter kam spät nach Hause und brachte mir ein Geschenk mit, ein Trikothemd und Turnschuhe. Ich musste mich bei ihr bedanken und mich freuen, doch ich war wütend auf sie und auf ihre roten Lippen. Jedes Mal, wenn sie aus dem Haus geht, malt sie sich die Lippen an und besprüht sich mit Parfum. Ich rollte mich im Bett zusammen und zog die Decke über den Kopf. »Willst du kein Abendessen?« fragte Mutter mit gespielter Besorgnis. »Ich bin müde«, sagte ich und schloss die Augen. Ich wusste, nach Mitternacht, wenn sie mit dem Korrigieren fertig ist, wird sie sich anziehen und aus dem Haus gehen. Das zu wissen tat mir jetzt nicht weh. Der Groll war stärker als der Schmerz, und er betäubte mich im Schlaf. Jeden Morgen geht Mutter aus dem Haus und ich bleibe allein. Ohne Halina ist das Haus kalt und düster, und ich fliehe, um nur nicht dort zu sein. Zuerst gehe ich über die Hauptstraße und biege gleich in die Gasse ab, die zum öffentlichen Krankenhaus führt. Manchmal habe ich Halina vergessen und gehe nur so zum Vergnügen, aber wenn ich dann beim Krankenhaus ankomme und die ganze Verwahrlosung sehe und die Armen, die unter der Überdachung stehen, gehe ich schnell die Treppen hinauf zum Schalter und frage nach ihr. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Möge Gott sich ihrer erbarmen. Kaum höre ich die Stimme des Mannes am Schalter, stelle ich mir vor, dass die Ärzte, die sich bisher um sie gekümmert haben, ihren Arztkittel ausziehen, priesterliche Gewänder anlegen und jede Stunde an ihrem Bett niederknien und beten. Einmal sah ich im Flur ein Bauernpaar auf einer Bank sitzen. Ich glaubte fest, es seien Halinas Eltern. Das erwies sich aber als Irrtum. Die Frau war zu einem Arztbesuch gekommen, schrieb sich am Schalter ein und ihr Mann bezahlte die Rechnung. Die meiste Zeit streune ich durch Straßen und Gassen. Ich habe aus Mutters Geldbeutel ein bisschen Geld gestohlen und kaufe mir zwei übervolle Eishörnchen auf einmal. Sie wecken in mir die Erinnerung daran, wie ich mit Halina vom Eisladen die Hauptstraße hinunter nach Hause rannte. Das Rennen half nicht viel, wir wurden trotzdem nass. Sofort breitete sie über mir das Handtuch aus und zog mir trockene Kleider an. Ihre hastigen Bewegungen schmeckt nach Regen und Wäschestärke. Doch diese schönen Momente gehen vorüber. Die meiste Zeit sehe ich die blutende Wunde an Halinas Hals. Die Ärzte sind hilflos. Jedes Mal, wenn ihr Röcheln lauter wird, knien sie nieder und beten. Manchmal möchte auch ich auf dem Flur niederknien und mit den Ärzten beten. Ab und zu ist mir, als komme Vater auf mich zu. Schon seit Wochen habe ich ihn nicht mehr gesehen. Früher habe ich ihn mir umgeben, von anderen Menschen vorgestellt. Jetzt sehe ich ihn allein. Seine Einsamkeit folgt ihm wie ein langer Schatten. Immer stärker ist er in mir drin, das spüre ich. Ich kenne jetzt seine großen Schritte, weiß, wie er das Glas hält und wie er seine abgenutzte Tasche trägt. Wenn ich so alt bin wie er, werde ich bestimmt genauso schweigen. Heute Nacht habe ich geträumt, dass ich aus Mutters Geldbeutel Geld stahl und mit dem Zug zu Vater fuhr. Am Bahnhof fragte ich, wo er wohne. Zu meiner großen Freude wussten es alle und zeigten mir den Weg. Ich bin aufgewacht, und Mutter war nicht da. Statt ihrer umfing mich Dunkelheit. Mutter schläft jetzt mit André und hat es warm. Mir ist kalt. Die langen Schatten treiben ihr Spiel mit mir. Das macht aber nichts. Wenn Halina wieder gesund ist, werde ich mit ihr ins Dorf fliehen. Dort gibt es Felder und Bäche, und wir werden von morgens früh bis spät in die Nacht spazieren gehen. Mutter kam von der Schule zurück und fragte, »Was hast du gemacht?« »Gespielt.« »War dir nicht langweilig?« »Nein.« »Ich suche eine Frau, die nach dir schaut, und finde keine.« »Das ist nicht nötig.« »Warum?« »Ich warte auf Halina.« Halina ist sehr krank. Sie wird bald wieder gesund. Wer weiß. Früher habe ich Mutters Stimme geliebt. Jetzt klingt jedes Wort schrill. Wenn sie von Halina spricht, sagt sie, vielleicht, mag sein, wer weiß. Würde sie mich lieben, dann würde sie nicht so sprechen. Aber da sie André liebt und nicht mich, verwendet sie Wörter, die er verwendet. Wörter so trocken wie sein blondes Haar, das ihm bis in den Nacken reicht. Jeden Tag gehe ich zum Krankenhaus und plane meine Flucht mit Halina. Das ist mein gut gehütetes Geheimnis. Der Gedanke, dass ich in ein paar Tagen im Dorf sein werde, freut mich so, dass ich die Straße hinunterlaufe und das Gefühl habe, niemand könne mich einholen. Die kurzen nächtlichen Gespräche mit Mutter sind gekünstelt und machen mich müde. Ich freue mich, wenn sie sich an den Tisch setzt, um Hefte zu korrigieren und mich in Ruhe lässt. Manchmal legt sich ein Schein aus vergangenen Tagen auf ihr Gesicht und ich erinnere mich, wie schön sie gewesen ist. Sie hat sich sehr verändert. Ihre Hände sind kräftiger geworden, sie isst in Hetze, schmiert mir ein Brot nach dem anderen und drängt mich zu essen. Ich habe keine Lust, bei dieser Fresserei mitzumachen, die sie Abendessen nennt. Ich sitze abseits und beobachte sie. Je länger ich sie anschaue, umso klarer wird mir, dass das nicht die Mutter ist, die ich geliebt habe. Am nächsten Tag ging ich an der Schule vorbei und sah die Kinder im Schulhof raufen und lärmen, und ich war so glücklich, da nicht lernen zu müssen, dass ich für eine Weile sogar Halina vergaß. Den ganzen Weg bis zum Krankenhaus sagte ich mir vor, Vater versteht mich. Vater hat mich durch ein Wunderwort gerettet. Asthma. Kurz vor dem Krankenhaus kam mir der Gedanke, dass auch ich ein Wunderwort verwenden muss, um Halina aus ihrem tiefen Schlaf zu wecken. Indessen bin ich allein und das ist mein Glück. Doch wenn ich mich plötzlich daran erinnere, dass Halina im Krankenhaus liegt, gehe ich schnell dorthin. Der Mann am Schalter sagt wieder, »Möge Gott sich ihrer erbarmen«, als gäbe es keine anderen Worte auf der Welt. Einmal wagte ich die Frage, »Kann ich Halina sehen?« »Sie schläft, und man darf sie nicht stören«, sagte er und legte den Finger auf die Lippen. Diese Antwort freute mich, ich weiß nicht warum, und ich zog mich auf Zehenspitzen zurück. Auf dem Vorplatz des Krankenhauses versammelte sich zu dieser Zeit eine Gruppe armer Leute. Sie stritten laut und mit großem Geschrei. »Es ist verboten, hier zu schreien«, wollte ich sie mahnen. Den ganzen Tag bis zum Abend spürte ich, dass Halina schlief, und bewegte mich vorsichtig, um keinen Lärm zu machen. Abends fragte Mutter, »Wie war's?« Natürlich verriet ich ihr nichts. Am nächsten Tag ging ich in die Synagoge nebenan. Zu dieser Zeit war nur ein Mann dort und er fragte mich, was ich wolle. »Beten«, antwortete ich knapp. »Es ist bereits spät. Das Gebet ist schon vorbei.« »Ich möchte beten lernen«, erklärte ich ihm. Da huschte ein Lächeln über seine Lippen. »Zuerst musst du die Buchstaben lernen.« Sofort nahm er ein Gebetbuch und zeigte mir die großen Buchstaben. Er deutete auf den ersten und las laut, »Aleph.« »Warum möchtest du beten?«, fragte er dann, denn das hatte er noch nicht gefragt. »Halina ist sehr krank.« Er verstand mich offenbar nicht, denn er sagte, »Du musst zuerst die Buchstaben lernen.« »Ich möchte beten lernen.« »Sag deiner Mutter, sie soll dich ins Cheder schicken.« Ich merkte, dass er mich noch immer nicht verstand und wollte gehen. »Wer bist du?« wandte er sich erneut an mich. Ich nannte ihm meinen Namen. Er sagte ihm wohl nichts, denn er fragte nicht weiter und drehte sich weg. Ich sagte mir, dass ich nur nicht den richtigen Mann getroffen hatte und ging. Mein Wunsch zu beten wurde so stark, dass ich so lange lief, bis ich zur Kapelle kam. Die kleine Kapelle hat bloß für einen Menschen Platz. Wenn draußen keine Schlange steht, betet man lange, sonst nur kurz. Und den, der nach einem eintritt, segnet man. Hauptsächlich Frauen kommen hierher, aber ich habe auch schon Männer gesehen. Einmal habe ich einen großen, starken Mann gesehen, der niederkniete und die ganze Holzkapelle erbeben ließ. So gehen die Tage vorüber. Ab und zu spüre ich, dass Hallinas Schlaf in Untiefen zu versinken droht und ich sie schnell herausziehen muss. Von diesem Gefühl erzählte ich dem Mann hinter dem Schalter und er lächelte und sagte, es ist streng verboten, sie aufzuwecken. Seit er mir das gesagt hat, ist mein Leben noch mehr geschrumpft. Ich frage seltener, streife nur noch durch die Gassen und wenn ich vom Laufen müde bin, rolle ich mich im Bett zusammen und schlafe lange. »Ich finde keine Frau, die auf dich aufpasst«, sagt Mutter immer wieder mit hohler Stimme. »Ich brauche auch keine«, antworte ich ungerührt. »Langweilst du dich denn nicht?« »Nein.« Früher hat sie mir manchmal erzählt oder vorgelesen oder einfach bei mir gesessen und geschwiegen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das nicht sie, sondern eine andere Frau gewesen ist. Meine wirkliche Mutter hat sich davon gemacht und mir diesen unerträglichen Ersatz zurückgelassen. Jedes Wort aus ihrem Mund verletzt mich. Dann möchte ich laut rufen, du bist nicht meine Mutter. Aber ich halte meinen Zorn zurück und sage mir, ich reiße mich besser zusammen, denn in ein paar Tagen wacht Hallina auf und ich werde mit ihr fliehen. Von Tag zu Tag wird es kälter. Morgens glänzt der Frost auf der Wiese, was mich aber nicht daran hindert, zum Krankenhaus zu gehen. An manchen Tagen ist mir, als verstehe mich der Mann am Schalter, als wolle er mir helfen, doch das Hilfspersonal in den gelben Arbeitsanzügen unterstützt ihn nicht. Mutters Gerede abends bringt mich zum Kochen. Aus irgendeinem Grund ist sie sich sicher, dass Hallina nicht zu uns zurückkehren wird. Zu viele Tage seien vergangen, seit Hallina das Bewusstsein verloren habe. Mutter nennt Hallinas Schlaf Bewusstlosigkeit, und das klingt mir wie die Weigerung, daran zu glauben, dass sie noch einmal wiederkommt. »Sie kommt bald wieder«, sage ich, »und mache kein Hehl aus meiner Gewissheit.« Da sagt Mutter, »man sollte sich keinen Illusionen hingeben.« Ein Satz, den sie früher schon gesagt und der mir schon damals wehgetan hat. Seit sie in der Schule unterrichtet, verwendet sie andere Wörter als früher, Wörter wie Entwicklung, Unterstützung oder Förderung, die Kälte verbreiten. Ich mag sie nicht. Hallina spricht nicht gut Deutsch und Mutter verbessert ihre Fehler, aber ich mag den Klang ihrer Stimme und die Art, wie sie die Wörter ausspricht. Wenn sie sagt, komm, wir ziehen den Mantel an, ist es, als würden wir uns beide in ihn einhüllen und keiner könnte uns sehen. Wir aber würden alle sehen. Den ganzen Tag schüttet es gewaltig, und es ist nicht leicht, zum Krankenhaus zu gelangen. Das Wasser fließt durch die Straßen, alles verschlammt. Manchmal wird der Regen zu Hagel und peitscht mir ins Gesicht. Ich habe einen Regenmantel und hohe Gummistiefel. Den Schirm benutze ich kaum. Der schiebt sich trennend zwischen mich und den Himmel, zwischen mich und die Menschen auf der Straße. Lieber nass werden und etwas sehen, als wie ein Blinder herumtappen. Das habe ich von Vater gelernt. Vater hat einen großen Schirm, aber den nimmt er nur selten mit. Nachdem ich im Krankenhaus gewesen bin, streife ich 3 oder 4 Stunden durch die Stadt und komme nass nach Hause. Aber diese Nässe hat einen besonderen Geschmack. Ich schlafe anders. In meinen Träumen laufe ich neben Hallina. Es ist ein schnelles, fröhliches Rennen. Und wie immer, wenn wir im Regen gewesen sind, streift sie mir die nassen Kleider ab und zieht mir etwas Trockenes an. Mir ist aufgefallen, dass Mutter in den letzten Tagen früher nach Hause kommt und ein richtiges Abendessen zubereitet. Danach erzählt sie mir von der Schule. Sie hat es nicht eilig und bewegt sich nicht mehr so hastig. Was ist wohl passiert? Ich traue ihr nicht und spitze die Ohren. Ab und zu kommt André und isst mit uns zu Abend. Eines Abends hob Mutter den Kopf, schaute mich an und meinte, »Ich wollte dir was sagen.« »Was?« »André und ich haben beschlossen zu heiraten.« »Wann?« »Bald.« »Bist du wütend?« Nein. Ich hatte ja einen Schlag erwartet, war mir nur nicht im Klaren gewesen, woher. Ich stand auf, ging zur Kommode, holte meine Holzkugeln aus der Schublade und legte sie auf den Boden. Die hatte Halina mir aus dem Dorf mitgebracht. Stundenlang hatten wir damit gespielt. Die letzten Tage hatte ich sie nicht angerührt, aber sie kannten mein Geheimnis und ich konnte mich auf sie verlassen. Sofort begann ich, sie so zu rollen, wie Halina es mir beigebracht hatte. Später fragte mich Mutter, »Möchtest du bei der Hochzeitsfeier dabei sein?« »Ich weiß nicht.« »Du brauchst nicht.« An jenem Abend sprachen wir nicht mehr. Ich saß auf dem Boden und rollte meine Kugeln. Der Gedanke, dass Halina bald gesund wird und wir dann ins Dorf fliehen werden, tat mir im Verborgenen gut und war wie ein schöner Traum. Mutter korrigierte Hefte und ich schwieg. Ich wusste, auch diese Nacht würde ich sie davonschleichen hören. Dann geht sie auf Zehenspitzen, macht vorsichtig die Tür auf und achtet darauf, dass sie nicht quietscht. Diese spitzen, angespannten Sekunden verletzen mich. Ich habe Mitleid mit mir selbst und möchte weinen. Ich hatte einmal eine Mutter, das ist schon lange her. Jetzt gehört sie zu Andrei. Sie zieht sich aus und sie küssen sich und rollen sich auf dem Bett. Dieses Wissen macht mich wahnsinnig. Ich würde am liebsten Mord schreien, so wie es die Nachbarn geschrien haben, als sie Halina in ihrem Blut liegen sahen. Vater tut mir leid. Sein ganzes Geld gibt er fürs Trinken aus. Er hat nicht einmal genug, mich zu besuchen. Bestimmt hat er erfahren, dass Mutter heiraten will und trinkt noch mehr. »Vater!« schrie ich laut. Das Dunkel wurde für einen Moment erschüttert, die Schatten flohen von den Wänden. Ich bin mir sicher, dass er meinen Schrei gehört hat und mich bald besuchen kommt. Immer wenn meine Sehnsucht ganz gewaltig ist, kommt er. Im Morgengrauen kam Mutter zurück. Sie zog sich aus, streifte das Nachthemd über und legte sich neben mich. Damit sie mich nicht anschauen konnte, wandte ich ihr den Rücken zu. Ich mag es nicht, wenn sie mich beobachtet oder umarmt. Am Morgen hetzte sie in die Schule und gab mir im Gehen gerade mal einen Kuss. Ich erinnerte mich an die langen Sommerferien, die wir gemeinsam an einem Nebenarm des Brutt verbracht hatten, und mein Herz stockte. Jetzt war von dieser Nähe nichts mehr da, außer ein paar verschwommenen Flecken und einem trüben Gefühl. Manchmal spüre ich, dass Mutter aus ihrer Haut und zu mir zurückkehren will. Aber sie ist in Bewegungen gefangen, die sie von André übernommen hat. »Fließende Bewegungen«, sagt sie dazu. Aber sie passen einfach nicht zu ihr. Vielleicht trainiert sie sich das bei ihm an oder macht sonst was. Ich jedenfalls habe mich damit abgefunden, dass sie nicht mehr meine Mutter ist. Es ärgert mich, dass sie so tut, als sei nichts geschehen und sagt, im Winter fahren wir in die Karpaten Skilaufen. Hoffentlich bin ich dann schon weit weg von ihr. Weit weg von ihren Lügen. Inzwischen hat der Regen aufgehört. Tiefhängende Wolken, die Nebelschwaden ähneln, kriechen zwischen den Häusern und durch die Gassen. Die Feuchtigkeit dringt überall ein. Ich wollte ins Café, um im Tabakqualm zu sitzen, so wie Halina und ich es vor nicht langer Zeit getan hatten. Damals hatte sie einen Satz gesagt, den ich mir eingeprägt habe. Die Juden sind fleißig, deshalb haben sie Erfolg. Werde auch ich Erfolg haben? Fragte ich gleich. Wer könnte daran zweifeln? Auch dann, wenn sie mir von Unrecht und Schmerzen erzählte, lachte sie. Ohne es zu merken, hatte ich wieder das Krankenhaus erreicht. Der Vorplatz war leer, aber unter der Überdachung hatten sich die Bettler und Betrunkenen versammelt. Sie sahen mich sofort und riefen, »Hier kommt der jüdische Zwerg!« Ich staunte. Noch nie hatte mich jemand so genannt. Ich wollte lachen, doch schnell begriff ich, dass das kein Necken war. Sie warfen einen Stein nach mir und trafen mich am Knöchel. Ich wollte wegrennen, aber meine Beine rieten mir, lieber im Haus Schutz zu suchen, was ich auch tat. »Wie geht es Halina?« fragte ich den Mann am Schalter und erwartete die übliche Antwort. »Sie hat schon keine Schmerzen mehr«, sagte er und schaute mich an. »Ist sie gesund?« »Sie ist schon im Himmel«, sagte er und nahm seinen Hut vom Kopf. Ich wusste nicht, was sein Blick bedeutete, und starrte ihn an. »Sie ist schon im Himmel«, wiederholte er sanft. Ich verstand. Aber ich wollte nicht verstehen und sagte, »Sie schläft noch.« »Sie ist schon bei Gott, mein Junge. Sie muss nicht länger leiden, verstehst du mich nicht?« »Doch. Der liebe Gott wird sie behüten.« »Danke«, sagte ich staunend. »Für so etwas bedankt man sich nicht«, sagte er und wandte den Blick ab. Ich rannte die Treppe hinunter und überquerte den Vorplatz. Es regnete, ich spürte meine nassen Füße, aber mir war nicht kalt. Ich ging in Richtung Waisenhaus, um zum Postamt zu gelangen. Auch beim Postamt gab es ein Vordach zum Unterstellen. Die furchtbare Botschaft war schon in mich eingedrungen, doch ich spürte sie noch nicht. Ich hatte Hunger und dachte an ein Butterbrot mit Käse. Das Postamt war voller Menschen und sofort ging ich zum Kiosk weiter, wo mir Halina seinerzeit ein Käsebrot gekauft hatte. Der Kioskbesitzer fragte mich nach meinem Namen und ich antwortete. »Jude?« fragte er und kicherte. »Ja.« »Sprichst du Jiddisch?« »Nein.« »Schade.« Er war ein bärtiger Jude, sah aus wie die, die ich in der Synagoge nebenan gesehen hatte. Er reichte mir das Butterbrot und sagte, »Gott segne dich.« Ich wusste nicht, was ich erwidern sollte und bedankte mich. Der Mann schaute mich einen Moment an und ich erwartete, gleich werde er sagen, für so etwas bedankt man sich doch nicht. Obwohl das Butterbrot nicht schmeckte, aß ich es ganz. Der Regen hörte nicht auf und ich beschloss, nach Hause zu gehen. Irgendwie war ich mir sicher, dass, wenn ich nach Hause gehe, ein Wunder geschehen wird. Als ich das Haus betrat, sah ich keine Veränderung. Mutters Kleider lagen verstreut auf Bett und Kommode, auch einige meiner Kleider hingen am Regal. Ich erinnerte mich an Mutters übereilten Aufbruch und die zurückgehaltene Wut in mir stieg auf. Ich zog die nassen Kleider aus und fühlte mich besser. Dann ging ich in die Küche und wieder zurück ins Schlafzimmer. Kurz glaubte ich, ich würde eine Stimme hören, wenn ich stehen bliebe und lauschte. Tatsächlich hörte ich Halinas Stimme ganz klar. Sie lachte und sagte, »Die Juden sind fleißig, deshalb haben sie Erfolg. Die Ruthenen sind faul und verpulvern ihr ganzes Geld im Suff. Sie wissen nicht, wie man lebt, sonst würden sie auswandern.« Kein Zweifel. Es war Halinas Lachen. Ich trat ans Fenster, um nachzuschauen, ob sie im Hof oder im Schuppen war. Der Schuppen stand offen, der Hof war nass. Niemand zu sehen. Ein paar Vögel saßen stumm auf dem Zaun. Ich dachte an die Armen und die Betrunkenen, die sich unter dem Vordach zusammengedrängt und mir jüdischer Zwerg nachgerufen hatten. Lange muss ich geschlafen haben. Als ich abends aufwachte, saß Mutter schon über die Hefte gebeugt. »Du hast gar nichts gegessen. Soll ich dir etwas machen?« fragte sie. »Ich habe keinen Hunger«, sagte ich, ohne den Kopf vom Kissen zu heben. Ich hörte, wie sie das Haus verließ und wie sie gegen Morgen zurückkam. Ich stand früh auf und zog mich an. Erst jetzt spürte ich den Schmerz am Knöchel, wo der Stein mich getroffen hatte, und wollte Mutter schon davon erzählen, doch ich beherrschte mich. Wir aßen ein schnelles Frühstück. Auf dem Weg zur Tür murmelte Mutter einige Worte und ich schnappte Halinas Namen auf. Ich wollte fragen, was passiert ist, doch Mutter entschlüpfte mir und schon war sie fort. Ich hatte Angst, zu Hause zu bleiben und ging hinaus. Zuerst dachte ich, zum Krankenhaus zu gehen, doch ich überlegte es mir anders und ging zu der Kapelle, an der ich so oft mit Halina gestanden hatte. Einmal hatte eine Frau zu uns gesagt, man darf hier nicht stehen und zuschauen. Betenden Menschen schaut man nicht zu. Halina hatte irgendwas geantwortet, doch wir waren immer wieder gekommen, vielleicht, weil ich sie hierher gezogen hatte. Diesmal war niemand drinnen. Die Kapelle stand offen und die Ikone blickte heraus. Ich zögerte, trat dann aber ein und kniete nieder. Der gequälte Mann auf der Ikone schaute mich an und ich schloss die Augen. Ich spürte einen Schauder, bedeckte das Gesicht mit den Händen. Dann ging ich zurück in die Stadt und sah, wie in einem Traum, Halina in den Lüften schweben. Sie trug eine bestickte Bluse, einen Leinenrock und Sandalen. Sie war zum Greifen nah und trotzdem fern. So ein Schweben hatte ich schon mal auf einer Ikone gesehen. Ich hatte Vater gefragt, was es zu bedeuten habe, und er hatte mir kurz geantwortet, nach seinem Tod ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Ich ging weit in Richtung Eisladen. Halina sah ich nicht mehr. Ich kaufte ein Eishörnchen und sofort ein zweites. Meine Taschen sind voller Geld und ich gebe es mit vollen Händen aus. Abends verriet mir Mutter, dass Halina gestorben sei und in 3 Tagen im Dorf beerdigt werde. Gestorben. Das bedeutet, sie ist im Himmel, sagte ich mir. Ich fragte nicht nach, um nicht zu verraten, dass ich fest mit Halinas Rückkehr rechnete. Später fragte Mutter mich, wie es mir gehe und was ich den Tag über getan hätte. Die Frage und die Art, wie sie fragte, macht mich wahnsinnig. Seit sie sich nachts zu André davonschlich, sprach sie auf eine gekünstelte Weise mit mir oder überfiel mich mit Umarmungen. Bevor sie sich hinsetzte, um die Hefte zu korrigieren, wollte sie wissen, ob ich auf die Beerdigung mitkommen wolle. »Ich muss dahin«, sagte ich mit fester Stimme. Mutter staunte wohl über meine Antwort und fragte, »Warum?« Meine Hände zitterten. Am liebsten hätte ich einen Stuhl genommen und zertrümmert. Ich riss mich aber zusammen und sagte entschieden, »Ich möchte sehen, wie Halina in den Himmel auffährt.« Mutter hätte fast etwas geantwortet, doch sie tat es nicht. Ich war aufgeregt und konnte nicht einschlafen. Mutter korrigierte Hefte und fragte mich alle paar Minuten, »Schläfst du noch nicht?« Ich gab keine Antwort, denn jedes Antworten zog ein ärgerliches Wort nach sich. Da war es besser zu schweigen. Zum Schluss tat ich so, als ob ich schlafen würde. Als Mutter in der Nacht gegangen war, konnte ich nicht mehr an mich halten und rief, »Halina, komm schnell! Ich halte diese Lügen nicht länger aus!« Die Tage bis zur Beerdigung zogen sich hin. Ich aß viele Butterbrote und Eis, kaufte mir in der Konditorei sogar eine Tafel Suchard-Schokolade. Ich zog das Geld aus der hinteren Hosentasche und bezahlte. Schade, dass Halina nicht da war. Wir hätten zusammen feiern können. »Woher hast du denn so viel Geld?« fragte der Jude am Kiosk. »Von Mutter.« »So viel Geld soll man nicht in der Hosentasche herumtragen.« »Warum?« »Geld ist nichts Gutes.« Jetzt wusste ich, dass der Jude meine Sünden kannte und ich mich besser davon machte. Das tat ich auch, doch die Angst wich nicht von meiner Seite. Halina hatte mir erzählt, dass man Diebe ins Gefängnis steckt. Sie werden in enge Zellen gesperrt und einmal am Tag geschlagen, damit sie ihre Sünden nicht vergessen. Am Nachmittag fuhren wir zur Beerdigung. Mutter hatte einen Fiaker gemietet, der brachte uns ins Dorf. Sie trug ein langes Wollkleid und eine Bauernfelljacke, die sie auf dem Markt gekauft hatte. Auch mir hatte sie den Wintermantel angezogen. Ich schwitzte. Und mir war den ganzen Weg unwohl. Als wir zur Kirche kamen, scharte sich schon eine große Menge um den Eingang. Hochgewachsene Männer in langen Hemden standen an den Mauern. Drinnen am Sarg hatten sich alte Männer versammelt und hinter ihnen weinten die Frauen. Halina war in den Himmel aufgefahren und würde bald zu mir zurückkehren. »Wenn Sie das wüssten, würden Sie nicht weinen«, sagte ich mir, hielt aber meine Tränen nicht zurück. Als der Sarg aus dem Portal der Kirche getragen wurde, spielten die Flöten eine rhythmische Melodie. »Halina fährt zum Himmel auf«, flüsterte ich. Mutter hatte mich wohl gehört und antwortete mit einer nervösen Handbewegung. Sie nennt jeden Glauben einen dummen Glauben oder Aberglauben. Schon einmal hatte sie mir gesagt, es gibt im Himmel keinen Gott, nur Wolken. Und Halina war ermahnt worden, mir keine religiösen Legenden zu erzählen. Daraufhin hatte Halina gelacht, als verlange Mutter von ihr etwas Unmögliches. Während wir hinter dem Sarg hergingen, öffneten sich die Lichttore des Himmels und eine große Helligkeit ergoss sich über uns. Die Leute senkten den Blick, um Halinas Himmelfahrt nicht zu sehen. Ich fürchtete mich nicht, denn ich wusste, sie würde bald zu mir zurückkommen. Der Himmel schloss sich wieder, Mutter und ich traten nicht ans Grab. Dort redeten der Priester und der Dorfälteste. Sie redeten davon, wie jung Halina gewesen sei, wie sehr sie das Leben geliebt habe, und verdammten den Mörder. Ich freute mich, dass ich Halinas Sprache verstehen konnte. Nach der Beerdigung hieß es, es gebe einen Leichenschmaus. Wir gingen nicht mit den Trauernden, sondern kehrten zu dem Fiaker zurück, der auf uns wartete. Jetzt zweifelte ich nicht mehr daran, dass Halina zu mir unterwegs war, und in meiner Dummheit erzählte ich das Mutter. Die schaute mich an und sagte, »Es gibt kein Leben nach dem Tod. Das ist eine Tatsache, die wir uns gut merken müssen.« Ihre Stimme klang ungeduldig. »Halina hat mir erzählt, dass Jesus nach seiner Kreuzigung zum Himmel aufgefahren ist«, beharrte ich aus irgendeinem Grund. »Das ist eine Legende.« »Sind Legenden denn immer gelogen?« »Meistens.« Mutter glaubte nicht an Gott. Das hatte sie mir bei einem unserer Ausflüge in den Ferien verraten. Wie war es möglich, nicht an Gott zu glauben, wo man doch an allen Ecken auf ihn trifft? Sogar die Bäume und die Blumen danken ihm jeden Morgen. In diesen Ferien war ich so glücklich gewesen über das Wasser und über Mutters Nähe, dass ich nicht viele Fragen gestellt hatte. Ehrlich gesagt interessierte mich das auch nicht besonders, aber seit ich Halina kenne, weiß ich sicher, dass es Gott gibt und dass er über uns wacht, dass er die Guten liebt und die Bösen hasst und straft. Halina hatte mir verraten, dass die neuen Juden nicht an Gott glauben und deshalb ständig gefährdet sind. Mutter mag natürlich keine Gläubigen, und auch jetzt, den ganzen Weg nach Storoschinez, wetterte sie gegen Rabbiner und Priester und hörte erst damit auf, als sie gesagt hatte, mit ihren veralteten Zeremonien bringen sie nur Dunkel über die Welt. Mir wurde schwindlig von ihrem Gerede. Um den Glauben nicht zu verlieren, sagte ich mir dauernd vor, dass es nur so aussieht, als ob Halina gestorben sei. Sie verstecke sich bloß, und der Tag sei nicht fern, an dem sie mir erscheinen werde. Wir kamen nach Hause. Über Halinas Tod sprachen wir nicht. Mutter machte sich Sorgen, weil sie keine passende Frau fand, die sich um mich kümmerte. Für mich war das eine richtige Drohung, aber ich fürchtete mich nicht. Ich wusste, Halina bleibt mir treu und wird bei der ersten Gelegenheit zu mir zurückkommen. In dieser Nacht schlief ich überhaupt nicht. Sobald Mutter aus dem Haus geschlichen war, stand ich auf und stellte mich ans Fenster. Das Dunkel war dicht. Und ich spähte nach dem Weg hinter dem Haus, auf dem, wie ich annahm, Halina zurückkehren werde. Gegen Morgen sah ich eine Frauengestalt über den Zaun klettern. Ich machte einen Fehler. Ich öffnete das Fenster und rief, »Halina!« Als die Frau mich hörte, flüchtete sie. Mutter kam bald darauf zurück und ich stellte mich schlafend. Jeden Tag schreibt mir Mutter ein ganzes Heft voll Rechenaufgaben, um mich zu beschäftigen. Sie sind nicht schwer, und in einer Stunde habe ich sie gelöst. Kaum ist sie nach Hause gekommen, prüft sie die Ergebnisse und verkündet, ausgezeichnet. Wenn sie sieht, dass ich die Aufgaben löse und jeden Tag Schönschreiben übe, wird sie aufhören, eine Frau zu suchen, die auf mich aufpasst, sage ich mir, und schwöre, Halina, wenn ich sie nachts wieder sehe, nicht beim Namen zu rufen, sondern geduldig zu warten. Die Überraschung kam aus einer unerwarteten Richtung. Während ich noch durch die Straßen streifte und traurig und zugleich froh an die Orte zurückkehrte, die ich mit Halina immer besucht hatte, sah ich Vater. Er war so glücklich, dass er mich sofort hochhob und durch die Luft wirbelte. Ohne uns aufzuhalten, gingen wir ins Café. Er war lange nicht mehr hier gewesen. Seine Gesichtszüge waren langsam verschwommen und ich hatte ihn nur noch im Traum gesehen. Mehr als einmal hatte ich Mutter gefragt, warum er mich nicht besuche. Mutter hatte mir lange und komplizierte Antwort gegeben und ich hatte nichts begriffen. Jetzt stand er vor mir, wie ich mich an ihn erinnerte. Sehr groß, mit Schirmmütze und ein feines, scheues Lächeln bebte auf seinen Lippen. Ich erzählte ihm von dem Mord. Vater hörte zu und fragte nichts. Vater fragt nicht und diskutiert auch nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, er kann an der Trauer anderer nicht Anteil nehmen. Natürlich ist das ein Irrtum. Er ist ein Mann ohne Worte. Man muss auf sein Gesicht und seine Hände schauen und aus ihnen lesen. Seine zitternden Hände verraten mir, dass er in letzter Zeit einiges getrunken hat. Seine Augen sind geschwollen, das heißt, er schläft nicht viel. Nachdem ich den Kakao getrunken hatte, erzählte er mir, dass Mutter bald heiraten werde und er mich dann zu sich nehmen wolle. »Was wird dann mit Halina?«, fragte ich. »Es wird gut werden«, sagte er mit einem warmen Lächeln. Das Gerücht von Mutters Hochzeit war also bis zu ihm gelangt. Schwer zu sagen, ob er niedergeschlagen war oder wütend. Wenn er wütend ist, zittern seine Hände und er legt den Kopf ein bisschen schief. Auf dem Heimweg wollte ich ihn bitten, nicht böse zu sein, doch ich traute mich nicht. Mutter war zu Hause und empfing uns schweigend. Vater sagte ihr sofort, dass er vorhabe, mich nach Czernowitz mitzunehmen. Anders als ich erwartet hatte, fragte Mutter nicht warum, sondern sagte, ich werde die Sachen fertig machen und in einer Woche wird der Koffer sauber und ordentlich gepackt sein. Ich kann nicht in einer Woche wiederkommen, sagte Vater, ohne sie anzuschauen. »Ich habe keine Zugefrau und alle Kleider sind schmutzig.« »Das macht nichts«, sagte er und hob die Hand vor den Mund. Mutter war wohl erschrocken, denn sie begann sofort, meine Sachen in den grünen Koffer zu packen. Vater sah ihr zu und sagte nichts. Wahrscheinlich war er wütend. Seine Wut hatte jetzt etwas Düsteres, Finsteres. Als Mutter mein Spielzeug einpackte, das Domino und die Kugeln, brach sie in Tränen aus. Vater betrachtete ihr Weinen, ohne sich einzumischen. Ich ging zu ihr und umarmte sie. Mutter küsste mich immer wieder, ihre Tränen rollten über mein Gesicht. Vater brummte etwas, schluckte es aber hinunter. Der Koffer war vollgestopft und ging nicht zu. Vater kniete sich hin, griff ihn mit beiden Händen, drückte auf den Deckel und verschloss ihn, schaute mich dann an und sagte, »Lass uns gehen.« »Paul«, wandte sich Mutter mit erstickter Stimme an mich, »ich komme dich in ein paar Tagen besuchen.« Und sofort fügte sie hinzu, das Rechenheft und das Schönschreibeheft habe ich in den Umschlag getan. »Ich werde alle Aufgaben machen«, sagte ich, »um sie zu versöhnen.« »Auf Wiedersehen«, sagte sie und hob ihre rechte Hand wie zum Schwur. Ich schaute zu ihr auf und betrachtete sie. Sie war aufgewühlt und hatte rote Flecken im Gesicht, als sei sie gefallen oder geschlagen worden. Dann verließen wir das Haus. Mutter stand auf der Treppe und sah uns nach. Ich spürte, dass sie uns beobachtete, doch ich drehte mich nicht um. Vater ging mit großen Schritten und ich hüpfte hinter ihm her. Wie plötzlich der Abschied von Mutter gewesen war, merkte ich erst in der Bahnhofsgaststätte. Es war, als hätte ich mich vor langer Zeit von ihr getrennt und spürte die Trennung erst jetzt. Vater kaufte mir ein Butterbrot und eine Flasche Limonade und setzte sich zu mir. »Vater«, sagte ich, »ich wollte ein Gespräch beginnen.« »Was ist?« fragte er und riss die Augen auf. »Was werde ich in Czernowitz tun?« Vater starrte mich an, und sofort wusste ich, dass ihm meine Frage unangenehm war. Der Zug hatte Verspätung, und Vater zündete eine Zigarette nach der anderen an. Als die Lokomotive endlich einfuhr, strömten die Leute auf den Bahnsteig und stürmten die Türen. Die Schaffner versuchten, die Menge zu bändigen, doch die Leute waren stärker. Binnen weniger Minuten hatten sich alle hineingedrängt. Der Zug fuhr langsam, hielt an kleinen Bahnhöfen und nahm an jeder Station viele Fahrgäste auf. Ich war müde und schlief die meiste Zeit. Der Schlaf brachte mir Szenen von Halinas Beerdigung zurück, und einen Moment meinte ich, Halina warte am Bahnhof in Czernowitz, und wir müssen uns eilen. Vater trank ein paar Schlucke aus der flachen Flasche, die er bei sich trug, sein Gesicht öffnete sich und er schaute mich an. Wenn sein Gesicht offen ist, spüre ich die Wärme, die in Wellen von ihm ausgeht. Ein Betrunkener machte sich an Vater heran und erzählte ihm von seiner Frau und seinen Töchtern, die ihn betrogen und sein Geld stahlen. Vater hörte ihm zu, stellte ein paar Fragen, und der Mann erzählte nun noch einmal ganz ausführlich von der Frau, die ihn betrog, und von seinen Töchtern, die vom rechten Weg abgekommen waren. »Ich werde sie umbringen. Bei der ersten Gelegenheit werde ich sie umbringen. Ich weiß, auf Mord steht der Galgen, aber ich habe keine Angst.« Vater reichte ihm seinen Flachmann, und der Mann nahm einen großen Schluck und segnete Vater. »Ruthenisch zu sprechen fällt mir schwer, aber ich verstehe es. Es riecht nach Maisauflauf mit Pflaumen. Wenn Halina ruthenisch spricht, leuchtet ihr Gesicht und sie lacht.« Kurz vor Czernowitz schlief Vater ein. Ich habe ihn schon lange nicht mehr schlafen sehen. Beim Schlafen ist sein Gesicht noch schmerzvoller. Seit Jahren kämpft er mit Leuten, die ihn ärgern, und obwohl er groß und stark ist, sind sie ihm überlegen. Mutter dagegen wird nicht gehasst. Mutter ist freundlich und den Menschen zugewandt. Zwei Kunstkritiker in Czernowitz hatten Vater besonders zugesetzt. Einmal, auf einem unserer Spaziergänge, hat er sie mir gezeigt und gesagt, das sind zwei Mörder. Sie sahen mir nicht wie Mörder aus, sondern wie zwei Männer, die ahnungslos spazieren gingen. Ich fragte nach. Vater erklärte mir die Geschichte lange und ausführlich. Da begriff ich zum ersten Mal, dass Reden für Vater mühsam war und ich ihn nicht mit Fragen bedrängen sollte. Ein andermal zeigte er sie mir im Café und sagte, Gott ist in ihren Herzen gestorben. Wieder wollte ich nachfragen, schwieg aber. Sein Gesicht war finster und Wut spannte sich über seine Kieferknochen. Unterdessen wachte Vater auf und fragte, »Schläfst du nicht? Gleich kommen wir in Czernowitz an und dann gehen wir spazieren.« Vater liebt lange Spaziergänge. Oft war ich mit ihm durch die Straßen gestreift und am Ufer des Brutt entlang gegangen. Bei den Spaziergängen wich seine Wut von ihm und sein Gesicht wurde sanft. Manchmal blieb er stehen, legte die Hand über die Augen und hielt Ausschau. Diese Geste mag ich sehr. Als wir in Czernowitz eintrafen, war es schon dunkel. Ich erinnerte mich noch an den Bahnhof vom Sommer mit Mutter. Jetzt war er leer und heruntergekommen. Alle wollten schnell hinaus. Wir auch. Erst sah es so aus, als würden wir mit der elektrischen fahren, doch Vater überlegte sich anders und sagte, »Nur auf ein Gläschen, dann gehen wir los.« So wie wir in die Wirtschaft gekommen waren, trank er erst ein, dann noch ein Gläschen, umarmte die Kellnerin und gab ihr einen Kuss. In dem dichten Tabak- und Cognac- und Biergeruch öffnete sich sein Gesicht und er sprach in vollständigen Sätzen. Die Leute fragten, machten Witze und starrten mich an. Vater stellte mich vor. »Das ist Paul. Er ist 9 Jahre alt. Er lernt schon Algebra, liest und schreibt Deutsch und versteht Französisch.« Der dunkle Raum mit vielen langen Holztischen war groß. Alle hier sprachen Ruthenisch und würzten ihre Rede mit rumänischen und deutschen Wörtern. Ich verstand nur hin und wieder etwas und war verwirrt. Vater wollte mir eine Freude machen und zog aus seinem Mantel eine Tafel Schokolade. So saßen wir da, bis mir schwindelte und ich einschlief. Als ich aufwachte, war ich schon auf Vaters Arm unterwegs zur Elektrischen. Dort traf Vater einen Bekannten und erzählte ihm sofort, dass er gerade aus Toroschinez komme und auf dem Heimweg sei. Der Mann schaute mich an und lachte. In seinen Augen lag etwas Böses, das mir Angst machte. Vater hatte keine Angst. Ich wusste schon. Nach ein paar Gläschen war Vater ein anderer Mensch, wach und reich an Wörtern. Er konnte die Leute zum Lachen bringen, bis sie Tränen in den Augen hatten. Vaters Wohnung war ein schmales Zimmer. Die Toilette war draußen. Er wohnte, wie ich nun sah, außerhalb der Stadt bei einem ruthenischen Bauern. Das Zimmer stand voller Bücher und war nicht aufgeräumt. Sogar auf dem Fensterbrett türmten sich Bücher und Kleider. Vater goss mir ein Glas Milch ein und schmierte ein Butterbrot. Wieder sah ich seine großen Hände das runde Brot halten. Er saß neben mir, und ich spürte, er wollte mir etwas erzählen. Ein Irrtum, natürlich. Nach einer Stunde der Heiterkeit kam der Trübsinn. Und wenn der Trübsinn ihn überkommt, zieht sein Gesicht sich plötzlich zusammen, und er sitzt da und stiert vor sich hin. »Vater«, rief ich. »Was ist?« »Ich möchte noch ein Brot.« Ich wusste, diese Bitte würde ihn freuen, und sofort stand er auf und schmierte mir eins. Danach schlug er ein Buch auf und las. »Halina«, flüsterte ich, »jetzt, wo der Mörder am Galgen hängt, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Du kannst zu mir herunterkommen. Ich bin in Vaters Zimmer. Und ich bin sehr allein.« Am nächsten Morgen ging Vater ins Gymnasium, und ich blieb allein zu Hause. Das Zimmer sah bei Tageslicht eng und verrußt aus. Ich öffnete das Fenster, und mich traf der Schlag. Der große Fluss, der Brutt, floss unmittelbar hinter dem Haus. Ich freute mich so, dass ich gleich hinauslief. Halina hatte mir viel vom Brutt erzählt, aber so mächtig hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Ich stand am Ufer und wagte nicht, ihn zu berühren. Der Hauswirt sah mich und fragte, »Und wer bist du?« Ich sagte meinen Namen. Er betrachtete mich, lächelte und meinte, »Ach, du bist das!« Vater hatte ihm mein Kommen wohl angekündigt. Der Fluss tobt. Er wirft seine Wellen ans Ufer. Er ist beängstigend breit, doch ich bezwinge meine Angst und bleibe, wo ich bin. Halina hat mir einmal gesagt, man dürfe sich nicht fürchten. An die Dinge, die sie mir gesagt hat, halte ich mich genau. Ich habe den Mantel angezogen, mich dick eingemummelt und sitze da und schaue zu, wie der Brutt fließt. Vater hat mir Butterbrote, Obst und eine kleine Tafel Schokolade hingelegt. Wenn ich Hunger habe, gehe ich hinein, esse ein paar Bissen und kehre zurück ans Wasser. Eigenartig. Gestern war ich in Storoschinez und heute bin ich hier. Ob Mutter mich sieht, so wie ich sie jetzt sehe? Mutter unterrichtet an der Schule und nachmittags geht sie zu Andrei. Nachts liegen sie nackt im Bett, umarmen und küssen sich. Dieser Gedanke kehrt immer wieder. Er macht mich ganz verrückt und ich versuche, ihn zu verjagen. Plötzlich sehe ich Mutter, wie sie dastand, als mich Vater abholen kam. Sie war aufgewühlt. Ein ängstliches Staunen erstarrte auf ihren Lippen. Sofort schwöre ich mir, sie, wenn ich groß bin, aus den Händen des blonden Grobians zu befreien. Das zu denken treibt mich so um, dass ich dem Brutt den Rücken zukehre und ins Zimmer gehe. Das Licht wird immer kälter. Schneeflocken schweben im Wind und schmelzen. Gestern habe ich ganz deutlich gesehen, wie Halina auf Engelsflügeln getragen wird. Ein blauer, friedlicher Anblick. Als ihr Auge auf mich fiel, rief sie mir ausgelassen zu, warum kommst du mich nicht in der Kapelle besuchen? Meistens bin ich dort. Jetzt erinnere ich mich. Einmal hatte sie gesagt, die Kraft des Gebetes könne alles verändern. Selbst wenn beschlossen sei, dass wir sterben müssten, könnte ein Gebet das umstoßen. Wenn das Gebet so stark ist, warum beten die Leute dann nicht, hatte ich gefragt. Sie wissen nichts von seiner Kraft. Wenn sie es wüssten, würden sie beten. Sie hatte nicht nur vom Beten gesprochen, sondern auch von Gott. Wenn ein Mensch an Gott glaubt, wohnt Gott in ihm, und dann kann ihm nichts Schlimmes passieren. Das verstehe ich nicht, Halina. Indem wir beten, verbinden wir uns mit Gott. Auch die Bäume und die Vögel sind mit ihm verbunden. Gott ist alles, hatte ich gesagt. Halina war von meinem Satz so überrascht, dass sie mich umarmte und küsste und nicht eher von mir abließ, bis sie gesagt hatte, ich werde dich auffressen mit Haut und Haar. Schwer zu sagen, was Vater denkt. Manchmal scheint es, als rede er nur mit Gott, doch an anderen Tagen spüre ich, dass er weder zum Menschen noch zu Gott spricht. Er lebt bloß für sich und keiner kennt sein Geheimnis. So saß ich da und betrachtete den Brot. Da kam mir ein Gedanke. Wenn tatsächlich alles mit Gott verbunden ist, gilt das auch für den Brot? Und dann brauche ich ihn nicht mehr zu fürchten. Nachmittags regnete es. Ich hoffte, der Regen würde aufhören, damit ich am Ufer bleiben könnte. Doch es regnete immer stärker und ich wurde nass. Ich ging hinein, stellte mich ans Fenster und sah die Heerscharen von Wolken, die den Himmel entlang jagten und Regen ins schwarze Wasser des Brutt trieben. Ein Kampf zwischen Himmel und Erde, und es war nicht leicht zu verstehen, worum gekämpft wurde. So saß ich da und schaute mir den Kampf an. Je länger ich da saß, umso schwärzer wurde mir vor Augen. Ich begriff, dass Halina mich hier nicht besuchen würde. Mein nächtliches Gebet war nicht erhört worden. Ich öffnete die Tür und ging hinaus. Regen und Wind hielten mir den Mund zu. Ich spürte, wie es meine Brust zusammendrückte und rief, »Gott, lass mich doch Halina sehen.« Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. »Sie ist in der Kapelle. Wenn du nach Storozhinets kommst, kannst du sie sehen. Viele Menschen kommen, um sie zu sehen.«